Wen will seh ich als schwarz? Krieg auch kein grünes Licht durch Rauch vom Hass. Nichts mehr ist rosa, ich bade in Blut. Würd gerne abfahren, doch bin nur zu Fuß. Manchmal schau ich mir die Welt an, zumindest das, was ich von ihr seh. Wünschte mir, ich nehme die Zeit und sie hält an, doch sie läuft mir weg und lässt mich weh. Manches Mal schau ich mir die Welt an, zumindest das, was ich von ihr seh. Wünschte mir, ich nehme die Zeit und sie hält an, doch sie läuft mir weg und lässt mich weh. Manches Mal schau ich mir die Welt an, zumindest das, was ich von ihr seh. Wünschte mir, ich nehme die Zeit und sie hält an. Manches Mal von Flownimo et Las Lefricas. Ja, herzlich willkommen hier zu eurer Reise ins Elektroland auf Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik auf radio-talentfabrik.de beziehungsweise im Moment live über Grenzfall Elektro at Laserstar Radio. Es ist Dienstag heute, 21 Uhr. Normalerweise sind wir ja immer schon um 18 Uhr auf dem Stream, aber heute hat das aufgrund verschiedener Dinge nicht geklappt. Aber ich bin ja jetzt da. Wir senden heute live aus dem Studio im Wedding. Was gibt es zum Programm zu sagen? Ich habe einiges für euch rausgesucht, unter anderem Jonas Mante, gibt es dann Ornette. Den ein oder anderen Song, den ihr schon kennt, zum Beispiel UMEK, Flashback to Another Place, den werde ich nochmal spielen, oder Keep Your Hand in the First Dimension, kommt aber erst am Schluss dann. Ja, ich hoffe, ich habe eine schöne Playlist zusammengestellt für euch. Hoffe auch, dass ihr einen guten Start in die Woche hattet. Meiner war so, war okay. Sonntag durfte ich arbeiten. Da hat der Union nicht gerade glanzvoll 1-0 gegen Braunschweig verloren. Ja, die Bundesliga-Saison, die Zweitligasaison hat ja letzte Woche angefangen. Nächste Woche kommt es dann zur Erstligasaison, die dann auch anfängt. Da freue ich mich auch schon drauf. Auch wenn mein Verein ja bekanntlich letztes Jahr abgestiegen ist. Egal, Liebe kennt keine Liga. So, da habe ich auch schon gerade eine E-Mail, SMS bekommen. Da werde ich mich jetzt mal sozusagen hier rausnehmen und euch die Musik aufs Ohr geben und mal schauen, wer mir dann eine SMS geschickt hat. Bis denn. We'll be right back. hört ihr Deadmau5, Faxing Berlin und anschließend kommt Jörg Zimmer mit Standing on Planets. Beide Songs habe ich definitiv schon mal in der Sendung gespielt, aber ich finde es so fett, dass ich dachte, einfach mal reinbringen. Anschließend kommt Din van Wirk, also Head Food Guard, was auch immer das jetzt so heißen soll, und danach kommen noch ein paar andere Tracks. Hier kommt jetzt erstmal Deadmau5, Faxing Berlin und dann Jörg Zimmer. We'll be right back. Thank you. democracy any longer. We live in a mediocracy. Our media is creating and perpetuating a cultural trance that we've all subscribed to. The task today for the person who wants to live awake, to be fully awake, is to break free of that cultural trance that is perpetuated by consumerism, by mechanization. We have forgotten how to live an epic life. Life. einfach Sommer, so heißt dieser Track von Jonas Mante, und ich kann mich da einfach mal nur anschließen und sagen, ja, was ich eigentlich wollte dieses Jahr war auch einfach nur Sommer. Nun ja, was soll man machen? Anschließend gibt es Ornette mit Crazy. Oh. Langsam haben wir also wieder eine Stunde vollgepackt mit Musik hinter uns gebracht. Bis jetzt finde ich mal das Line-Up, nicht das Line-Up, die Playlist ziemlich gut. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Wir machen jetzt auch gleich weiter mit Phonik, Vincent Price und anschließend gibt es Finnebasen. Habe ich auch ganz neu entdeckt. Bin mal gespannt, wie es euch hier fällt. Möchte auch noch all die lieben Zuhörer grüßen, die sich jede Woche hier so zahlreich einfinden und unsere wunderbare Reise ins Elektroland verfolgen. Unter anderem natürlich ganz, ganz, ganz nette Grüße nach Kontwig an Toni und dann auch noch in das Saarland und den Rest der Welt. An all die lieben Leute da draußen. Ich bin jetzt auch wieder gleich raus aus dem Stimmengewehr sozusagen und gebe ab an Phönik mit Vincent Price. Davon, wenn man im atheistischen Berlin lebt, da gibt es so Feiertage gar nicht. Ich habe gerade erfahren, morgen gibt es in einigen Bundesländern Maria irgendwas. Das hat man uns hier strichen, weil wir brauchen ja keine Feiertage. Ha? Das ist ja alles nicht so wichtig. Daher wünsche ich allen Berlinern morgen einen angenehmen Arbeitstag und die, die morgen frei haben, im Saarland, Rheinland-Pfalz oder wo auch immer, denen sei ein herzlicher Feiertag gegönnt. Und hier geht es jetzt weiter mit Mad to Move, Perfect Lady. Made to Move, natürlich nicht Mad, Made to Move. Yeah. Von Betoko, denke ich mir mal so, könnte ich auf jeden Fall aufnehmen in die Best-of-Liste, Playlist der bis jetzt gespielten Songs von unserer wunderbaren Reise ins Elektroland. Roman Kanzler ist wundervolle Welt der elektronischen Musik. Wir werden jetzt auch gleich weitermachen. zwar mit Deep is the Breeze von, ja, von wem denn? Kaspar Björk. Ist wohl ein Remix, Pillow Talk Remix Feat Tone of ARC. Ja. Gut, dann wollen wir das mal uns anhören. Deep is a Breeze von Kaspar Björk. Hier kommt er. This is The Essential Mix, and you're listening to Nicholas Jarre. Es ist auch so ein Song, den ich einfach nur fett finde. Keep your head in the first dimension. Thank you. Jetzt gibt es noch UMAK, Flashback to Another Place, und anschließend als Outro sozusagen, wir haben ja mit einem Hip-Hop-Stück angefangen, nämlich von Flo and Mo und Las Freakas, wollen wir auch mit einem Hip-Hop-Stück beenden, und zwar mit Peter Fox, Schwarz zu Blau. Ich denke, das passt ganz gut so auch in meine Stimmung, meine momentane. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum ich nicht so ganz so viel gesprochen habe. Naja, ich hatte heute einfach mal nur Lust auf Musik und wollte mich ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, das hat auch so hingehauen, und ich wünsche mir, dass euch die Playlist auch so gut gefallen hat wie mir. Nächste Woche wieder Dienstag. Ich schaue mal, dass ich das hinkriege, wieder ab 18 Uhr. Wäre ja schön, wenn man wieder mal zur Stammzeit senden könnte. Ich bedanke mich bei all meinen zahlreichen Hunderttausenden und Millionen Zuhörern, die da draußen jede Woche brav an den Radios sitzen und Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik mitbegleiten. Die Reise ins Elektroland wird natürlich auch später wieder als Podcast erscheinen auf radio-talentfabrik.de bzw. im Archiv. Ihr kennt das ja dann über die Seiten, die verschiedenen Möglichkeiten wird das dann verbreitet. Ja, hab ja vorhin schon mal all den Herren und Damen einen schönen Feiertag für morgen gewünscht, die denn dann das Glück haben, in einem Bundesland zu leben, in dem dieser Feiertag noch gefeiert wird. Wir hier in Berlin, wir dürfen morgen arbeiten gehen, aber das ist auch okay, macht ja nichts. Wir können ja alles außer Flughafen, so ungefähr. Und genau, würde sagen, ich verabschiede mich hiermit offiziell, gebe euch jetzt nochmal UMAK Flashback to Another Place aufs Ohr und danach Peter Fox mit Schwarz zu Blau. Oder heißt der Peter Fox? Müssen wir mal fragen. Okay, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis demnächst, wenn es wieder heißt Reis ins Elektroland, Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik hier auf radio-talentfabrik.de.